Das sind unsere Schlagzeilen. Kita Frühling-Auszeichnung für 12 Kitas, Herbert Schriever geht in den Ruhestand und Polizei führt Kontrollaktionen durch. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Insgesamt 12 Kindertagesstätten des Landkreises sind jetzt mit dem Zertifikat Kita Frühling vom Fachdienst Frühkindliche Bildung und Teilhabe des Landkreises Nienburg-Weser ausgezeichnet worden. Kita Frühling ist ein Programm, das Kindertagesstätten dabei hilft, die eigene Arbeit systematisch zu verbessern. Hierzu werden die Erfahrungen, Erkenntnisse und Ideen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Einrichtungen zusammengetragen. Das strukturierte Vorgehen soll dabei helfen, aus der Fülle guter Ideen einen individuellen Fahrplan für die Entwicklung der eigenen Einrichtung zu erstellen. Während der feierlichen Verleihung im Foyer der VRS Nienburg wurden die Kita-Leitungen sowie ihre Teams und Träger von der Kreisverwaltung für ihre langjährige und kontinuierliche Teilnahme an der kreisweiten Qualitätsoffensive Kita Frühling gewürdigt. Fast ein halbes Jahrhundert sorgte Herbert Schriever dafür, dass aus dem kleinen regionalen Produkt Spargel ein überregional bekanntes Edelgemüse geworden ist. Nach 44 Jahren ist für ihn nun Schluss bei der Raiffeisen Warengenossenschaft. Ganz ohne Spargel will er aber nicht. Schriever sicherte bereits zu, weiterhin ehrenamtlich die Spargelkönigin bei ihren Terminen begleiten zu wollen. Während der 44 Jahre habe sich einiges verändert, berichtete Schriever. Die ganzen Qualitätsanforderungen haben sich geändert. Wenn man überlegt, vor 44 Jahren gab es keine Schockkühlung. Da wurde mit ganz normalem Brunnenwasser wurde gewaschen. Wenn warmes Wetter war und das Kühlhaus war voll, dann hatte man eine Temperatur von 10 Grad statt 2. Der Spargel lief rot an. Der Handel hat sich nicht daran gestört, der Verbraucher nicht. Das war damals so. Heutzutage sind die Ansprüche so hoch geworden. Es wird nur mit Schockkühlung gearbeitet und eine Klasse 1 weiß muss auch weiß sein. Das wird vom Kunden und vom Handeln so verlangt. Von Montag 9 Uhr bis Dienstag 17 Uhr fanden im Landkreis Nienburg wieder geplante Kontrollaktionen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstählen und Tageswohnungseinbrüchen statt. Schwerpunktmäßig hat die Polizei Nienburg diesbezüglich im Stadtgebiet Nienburg-Weser und in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya zahlreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Auch wenn derzeit eine positive und rückläufige Tendenz von Wohnungseinbruchsdiebstählen im Landkreis Nienburg festgestellt werden kann, bilden sich hin und wieder doch noch örtliche Brennpunkte. Diese sollen sich nicht verfestigen und mit Hilfe des kontinuierlichen Kontrolldruckes unterbunden werden, äußerte Thomas Münch, Pressesprecher der Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg. In dem genannten Kontrollzeitraum waren insgesamt 3 Einbrüche im Landkreis Nienburg zu verzeichnen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.